Das Europäische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 wurde gebildet. Die gemeinsamen Vorsitzenden des Vorbereitungskomitees wurden gewählt und ein offizieller Bericht wurde veröffentlicht. Im Bericht hieß es: Das Vorbereitungskomitee beschloss, zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, 75. Geburtstag von Herrn Kim Jong-il und 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un zum höchsten Repräsentanten der DVJK, die Aktivitäten für die Verbreitung der Festatmosphäre zu organisieren und verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen wie Tätigkeit für die Unterstützung und Solidarität mit der Sache des koreanischen Volkes umfangreich zu organisieren.